Kapitel 23 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Frühling. Ja, das ist des Lenzes Hauch, der die Brust mir fächelt. Ja, das ist das Maienkind, das aus Blumen lächelt. Schmetterlinge wiegen sich in dem Blütenmeere. Und ich könnte glücklich sein, wenn nur eins nicht wäre. Süßer Frühling, holder Mai, über Tal und Hügel breitest du wie Gottes Hand segnend deine Flügel. Sollen wir denn nimmer dich in den Herzen schauen? Hast du keinen Sonnenstrahl, Seelen aufzutauen? Alle Keime sind erwacht, alle Knospen springen, und der Efeu muss sich frisch um Ruinen schlingen. Soll nur der Geschichtebaum niemals Knospen treiben? Soll es ewig Winter nur für die Freiheit bleiben? Alle Quellen wurden frei, alle Bächlein rauschen. Sollen nur die Geister nie freie Rede tauschen? Alle Vöglein singen laut, alle Zweige schallen. Steckt man in den Käfig nur Völkernachtigallen? Süßer Frühling, holder Mai, Frühling unserer Herzen. Komm, o komm, und wär es auch mit Schmerzen, müsstest du aus Wunden auch deine Rosen färben, müssten auch wir selber als Frühlingsopfer sterben. Ende von Kapitel 23.